Auch wenn zahlreiche Künstler für den deutschsprachigen Dienst von Radio Moskau arbeiteten, so waren es doch nicht die kulturellen Beiträge, wegen denen die Hörer in Deutschland einschalteten. Was die Kommunisten im Untergrund und mutige andere veranlasste, unter konspirativen Bedingungen den Sender zu hören, das waren die sowjetische Sicht auf das Kriegsgeschehen und Nachrichten von der Ostfront, wie hier im November 1941, als nach schweren Regenfällen die Straßen in der von Deutschen besetzten Ukraine kaum noch zu befahren waren. Im Gegensatz zum deutschen Dienst der BBC waren die Redakteure und Autoren nicht daran gebunden, bei der Wahrheit zu bleiben. Erlaubt und gewünscht war, was der Sowjetunion und ihre Kriegsführung nutzte. Ein französischer Zeitungskorrespondent beschreibt nach einer Reise durch die südliche Ukraine, wie öd und leer er dieses Land auf dem Wege nach Odessa vorfand. Das Schlammmeer ist überhaupt nicht zu schildern, beschreibt der Berichterstatter. Nach 3 Tagen Regen gibt es dort, wo früher Straßen waren, nur pfadlose Einöde, wo Menschen bis zu den Knien und Fuhrwerke bis zu den Achsen versinken. Ochsen müssen die Fuhrwerke aus dem Morast ziehen. Die 100 Kilometer lange Straße von Odessa nach Tiraspol wird gewöhnlich als ausgezeichnet bezeichnet. Der Korrespondent brauchte aber 18 Stunden, um sie zurückzulegen. Als diese Nachrichten gesendet wurden, war ein großer Teil der Redaktion schon auf dem Weg nach Kuibyschew an der Wolga. Denn die deutschen Truppen standen nur noch 200 Kilometer vor Moskau. Von der deutschen Redaktion blieben nur der Chefredakteur Sepp Schwab, der Sprecher Heinrich Greif und Helene Fischer als redaktionelle Mitarbeiterin in Moskau. Die Redaktion in Kuibyschew, die in einer Schule untergebracht war, leitete Kurt Raab. Zu seiner Gruppe gehörte auch der spätere Professor für Ökonomie beim Zentralkomitee der SED, Fred Oelsner. 1977 erinnerte er sich im Rundfunk der DDR. Da wurde eine größere Gruppe der Rundfunkredaktion nach Kuibyschew evakuiert. Kam im Dezember in Kuibyschew an, wo schon harter Winter herrschte. Als wir das Gebäude bezogen, war die Fernheizung, die im Bau war, noch gar nicht innerlich fertiggestellt. Wir mussten also erstmal damit anfangen, die Schächte auszuarbeiten für die Fernleitung. Das dauerte etwa 14 Tage, 3 Wochen, bis wir eine warme Stube kriegten. Aber natürlich mussten wir in dieser Zeit schon die Sendungen aufnehmen. Der Betrieb ging aus Moskau und Kuibyschew weiter. Zeitweise auch aus Sverdlovsk. Alle Sender meldeten sich unter Hier ist Radio Moskau in deutscher Sprache. Aber die Programme waren nicht mehr untereinander abgestimmt. Für die Propagandaabteilung der Roten Armee, die für die psychologische Kriegsführung verantwortlich war, spielte das auch nur eine untergeordnete Rolle. Wichtiger war, dass gesendet wurde, um bei den Hörern in Deutschland trotz der militärischen Rückschläge Hoffnung zu wecken, etwa wenn Wilhelm Pieck, der Mitbegründer der KPD, redete. Selbst im Konzentrationslager Buchenwald wurde er gehört, wie der ehemalige Häftling Herbert Morgenstern 1977 im Rundfunk der DDR berichtete. Als Telefonarbeiter war er in einen Keller geholt worden. In der saß ein Genosse, unser Vorarbeiter, und ein Radiotechniker. Und dieser Radiotechniker reparierte die Rundfunkgeräte der SS. Daraus ergab sich die Notwendigkeit, eigene Abhörmöglichkeiten zu schaffen. Zu diesem Zweck wurden von Genossen, Radiotechnikern, illegale Empfänger gebaut und regelmäßig betrieben. Und ein Genosse hat sogar nachts in unserer Kellerwerkstatt regelmäßig Radio Moskau gehört, hat mitstenografiert und ebenfalls dann die zuständigen Genossen informiert. Wir haben beispielsweise auch später dann Reden von Wilhelm Pieck gehört, von Radio Moskau. Deutsche Männer und Frauen des werktätigen Volkes, deutsche Jugend, unser ganzes Volk steht jetzt vor einer sehr ernsten und folgenschweren Entscheidung. Wir alle sind vor die Frage gestellt, ob Deutschland in diesem von Hitler provozierten Kriege untergehen oder ob wir durch die Vernichtung Hitlers dem Kriege ein Ende machen und uns dadurch vor dem Untergang retten wollen. Wir können dieser Entscheidung nicht mehr ausweichen. Hitler hat seinen Krieg bereits verloren. Die schweren Schläge der Roten Armee und der dadurch erzwungene Rückzug an der Ostfront ist der Anfang der unvermeidlichen Niederlage Hitlers. Hitler sucht uns zwar noch über den Ernst der Lage zu täuschen. Er sagt, das Schwerste sei schon überstanden. Er sucht uns noch die Möglichkeit, eine Siegesburg zu gaukeln. Aber die gewaltigen Kräfte der Sowjetunion, Englands und Amerikas sind denen unseres Volkes weit, weit überlegen. Hitler vermag seine Niederlage nicht mehr abzuwenden. Er weiß das auch sehr gut. Er will aber das ganze Volk in diese Niederlage, in den Untergang mitreißen. Darum ruft er unser Volk zum Durchhalten an seiner Seite auf. Ich kann nicht glauben, dass unser Volk diesem Verbrecher bis ans Ende folgen wird. Die Lage ist viel zu ernst. Die große Mehrheit unseres Volkes hat sich allerdings von Hitler nur trügen lassen. Er gaukelt Lügen und mit vor, dass er unser Volk zu Glück und Wohlstand, zur nationaler Freiheit und Größe führen werde. Stattdessen hat er uns den furchtbarsten Krieg gebracht, durch den er unser Volk ins Verderben stürzt. Ihr müsst jetzt schwer für die Lehre zahlen, die euch die Hitler-Diktatur erteilt hat. Erinnert euch, dass wir Kommunisten euch damals sagten, dass Hitler, wenn er an die Macht gelangt, den Krieg im Gefolge hat. Diese Voraussage ist eingetreten.